Trag meine Ruhe und trotzdem keine Kohlen ab. Es kommt Fischer! Kofferbomben, Terror ist ein Attentäter, hier ist Taliban. Es kommt Fischer! Dass die Fettmann weggefressen werden, Kinder vor Hunger sterben. Es kommt Fischer! Dass die Reichen immer reicher werden. Das kommt Fischer! Nichts anderes als Staat sind. Es kommt sicher. Dass die Mächtigen der Welt korrupte, fette Lügner sind. Es kommt sicher. Dass in vielen Deutschen so manche nach dem Führerschein. Es kommt sicher. Jugendliche in Gefängnissen. Allein, allein.